Küssen, Lachen, älter werde mit dir. Schmeiß ein Fest und dann lass es krachen. Uns gibt es immer noch hier. Keine Edelsteine.